Ja, jetzt kommen wir zu einer kleinen Interviewreihe. Wir möchten jetzt einzelne Herrschaften auf die Bühne bitten und kurze Interviews durchführen. Als allerersten Speaker bitte ich Jonas Burgert auf die Bühne. Jonas Burgert ist freischaffender Künstler, lebt in Berlin in Weißensee. Und ich möchte nicht so viel vorausnehmen, weil es ja kein Vortrag ist, sondern ein Interview. Aber ich bitte ihn einfach nur kurz erstmal auf die Bühne. Schön, dass du da bist. Kannst du auch das nächste bitte schon anzeigen? Wie bitte? Das nächste schon. Entschuldigung. Alles gut. Ja, da. Jonas, du bist freischaffender Künstler in Berlin. Das ist ja jetzt erstmal jetzt nicht so was Besonderes, jedenfalls für Berlin. Es gibt ja viele freischaffende Künstler in Berlin, aber die meisten leider ohne Erfolg. Und bei dir ist das anders. Du stellst deine Werke weltweit aus und du verkaufst sie auch überall. Und ich persönlich könnte mir jetzt ein Bild von dir nicht leisten, aber erfolgreich wurdest du aber auch erst nach einigen Jahren. Du bist nicht sofort zum Erfolg gekommen. Wie kam das? Ich gebe dir vielleicht ein Mikrofon. Also ist natürlich ein ungewöhnlicher Weg. Der Künstlerweg ist ja der beginnt ja völlig anders. Der beginnt ja eigentlich im ganz internen, fast schon romantischen Bereich der Persönlichkeit. Und das ist natürlich was völlig anderes, weil es für mich natürlich am Beginn überhaupt nicht um Erfolg ging. Und ich auch gar nicht daran gedacht habe, damit jemals Geld zu verdienen, weil es auch, ganz ehrlich gesagt, auch einfach extrem naiv wäre, weil es so wenige sind, die das nachher das Glück haben, diesen Erfolg damit zu haben. Also insofern ist es eigentlich ein Bedürfnis, was aus einer wirklichen Persönlichkeitssituation kommt. Und von daher geht man dann eigentlich fast jedes Risiko ein, aufbauend auf dem Bedürfnis für die eigene Persönlichkeit, das eben machen zu wollen. Ne? Und du hast ja auch 15 oder ich weiß nicht, viele, viele Jahre lang auf Baustellen gearbeitet, damit du deine Kreativität für deine Kunst hast. Jedenfalls haben wir uns immer im Vorgespräch. Ja, ich meine, die Entscheidung ist ja die, wenn man das als Teil seiner Persönlichkeit sieht, dann ist es natürlich so, dass sich die Radikalität eigentlich sich sofort die Frage der Radikalität stellt. Und wie viel halte ich aus, um das zu tun? Und dann habe ich mir eigentlich, habe Jobs gemacht, die auf gar keinen Fall intelligent waren. Also wollte ich Jobs machen, wo ich irgendwie meine Miete bezahlen konnte und meine Farben, aber auf keinen Fall gereizt werden wollte intellektuell, sondern ich wollte, wenn ich da rausgehe, das sofort wieder vergessen. Und deswegen habe ich auch gut besser bezahltere Jobs abgelehnt, damit ich mich konzentrieren kann und habe ehrlich gesagt mein gesamtes Leben unglaublich runtergeschraubt. Ich habe in einer alten Garage gewohnt, wo ich mir selber ein Fenster reingehauen habe mit dem Hammer und eingebaut habe und habe da drin gewohnt und gemalt und hatte, glaube ich, 80 Euro Miete hat das gekostet, halt eine Garage. Und habe aber, also ich meine, das klingt jetzt so romantisch und so, es war natürlich fürchterlich, also das darf man nicht vergessen. Also es war eine richtige Scheißzeit, aber auf der anderen Seite... Applaus! Ja. Na, weil es wird so romantisiert, ne? Das ist natürlich Quatsch, das geht nicht um Romantik dabei, sondern es geht um ein Bedürfnis. Und ich war, und das ist eben ein entscheidender Punkt, ich habe das oft jetzt, wenn ich irgendwelche Interviews mache und so weiter, dass die immer alle sagen, ja, und dann damals in der Garage und so, da waren sie doch da ganz unglücklich und so weiter. Klar, es war eine scheiß Zeit finanziell, aber ich selbst als Person war glücklich, weil ich ja freiwillig für mich diesen Weg gewählt habe. Ich bin ein ganz normaler Typ, ich hätte auch einen anderen Beruf wählen können und sozusagen eine Sicherheit und Solidität haben können. Ne? Ich möchte noch mal ganz kurz was zu deiner Kunst sagen oder eher fragen. Wir haben hier ein Bild an die Wand geworfen von dir. Deine Kunst bleibt mir persönlich sehr stark im Gedächtnis. Man sieht da Kreaturen, Harlekins und teilweise erkennt man, oder ich erkenne mich teilweise auch selber, es ist alles ein bisschen verschroben und ja, besonders. Was versuchst du abzubilden? Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Also eigentlich auch eine blöde Situation, immer sowas zu erklären. Weil man malt ja Bilder, weil man es eben nicht erklären kann, sonst würde ich Bücher schreiben. Also ich versuche sozusagen auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. Also Kunst ist ja im besten Falle, finde ich, ist Denken, Empfinden. Also das, was wir sind eine sehr rational strukturierte Kommunikation gewohnt untereinander. Und die Kunst versucht natürlich, genau das Gegenteil zu tun, nämlich den Subtext darzustellen, das zu zeigen, was auch da ist und nicht nur das, was da ist. Und diese Art Subtext ist eigentlich die Frage einer Empfindung. Also ich versuche eigentlich etwas, was ich denke, nicht darzustellen, sondern ich versuche die Empfindung des Denkens darzustellen. Also das heißt, im Prinzip könnten wir alle nach diesem Tag sagen, was war das eigentlich für ein Klang hier heute Abend oder so. Das wäre die Transformation von ganz viel Inhalt in eine Subtextsprache. Und das ist diese wahnsinnig schwierige Sache zu beschreiben natürlich. Und ich glaube, jeder Musiker und so werden alle zustimmen, das ist eine ähnliche Problematik, die überall ist, aber auch ein ähnlicher Reiz, weil natürlich eine Sache entstehen kann, die wirklich interessant ist, fand ich eben immer, ist, dass eine Zeitlosigkeit entstehen kann dadurch. Also wir sind immer, alles was wir tun, alle Politik, alles Tagesgeschäft, das ist sozusagen wie so eine horizontale Linie, die abläuft, während die Kunst versucht, da eine Vertikale zu ziehen. Also das heißt, etwas zu machen, ich kann heute mir eine Skulptur angucken aus Ägypten von vor 5000 Jahren und ich habe keine Ahnung, was diese Leute gedacht haben, ich habe keine Ahnung von der Religion, ich weiß eigentlich überhaupt nichts. Aber der Raum ist voll mit dieser Figur. Ja, die ganze Ausstrahlung dieser Zeit ist transformiert in eine Form. Und die Form kann mit mir wieder kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Das ist der Versuch. Das klingt jetzt total merkwürdig. Das war, ne? Ganz einleuchtend, aber so fand ich. Ich möchte noch mal ganz kurz zwei Fragen zu dir oder zu deinem Kollektiv. Und zwar ist ja dein Atelier in Weißensee, es ist sehr, sehr schön. Und du bist ja, wie gesagt, sehr erfolgreich geworden, aber anstatt dir schnelle, schicke Autos zu kaufen, hast du dir einen Pool bauen lassen. Ja, okay. Erstmal schon mal cool, ja. So. Aber ja, du hast ein Kollektiv gegründet mit anderen Künstlern. Genau, es ging eigentlich darum, dass ich, es gibt zwei Sachen, die dafür ein Grund waren. Es ist so ein altes Industriegelände, was ich gekauft habe. Es hat 6000 Quadratmeter, ich weiß nicht, 15 Häuser drauf, so ungefähr. Und es war völlig, völlig kaputt und 20 Jahre leer. Und habe das nach und nach dann saniert. Und es gibt eben das Phänomen, als Maler ist es so, man sitzt alleine im Atelier den ganzen Tag und nach 5 Stunden ist einsam. Das ist der eine Aspekt. Und dann ist es sehr gut, oder es ist besser, mit Menschen dann zu reden, als ein Radio anzumachen, fand ich. Und dann habe ich eben überlegt, die andere Sache ist die, wir sind irgendwie immer zusammen stärker als alleine. Und mein Leben ist reicher, wenn ich Leute um mich herum habe, die auch irgendwie was Merkwürdiges denken. Und deswegen habe ich dann Kollegen und habe die ganzen Häuser renoviert nach und nach und Kollegen, andere Künstler, befreundete Künstler mit reingeholt und habe auch Gastateliers, wo Leute kommen aus dem Ausland und arbeiten mal ein paar Monate in Berlin und kriegen sozusagen ein Studio bei mir und machen Ausstellungsprojekte und solche Dinge. Und den Pool, ist auch nur Wasser, aber das ist gut für den Geist. Geist und Seele und Körper. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, dass ihr auch Ausstellungen gemacht habt. Eine besondere Ausstellung war das Künstlerweekend, das Artist Weekend. Und zwar im Rahmen des Gallery Weekends. Ist ja auch schön, dass du ein Artist Weekend gemacht hast. Es ging um die Artists und nicht um die Galerien. Und da habt ihr sehr erfolgreiche mit weniger erfolgreichen Künstlerwerken ausgestellt. Über 120 Künstler wurden ausgestellt bei dieser Ausstellung. Und ein teuerste Kunstwerk hatte, glaube ich, einen Wert von 500.000. Das Interessante aber war, es gab keine Absperrung, es wurden Würstchen verkauft, der Pool wurde geöffnet. Ich habe noch niemals Menschen gesehen, die über 3 Stunden bei einer Ausstellung waren, die barfuß sich Werke angeguckt haben, die die 500.000 Euro wert waren, ohne Absperrung und eine Wurst gegessen haben. Habe ich noch nicht vorher so gesehen. Und was war da dein Ziel? Es kam ja bei der Eröffnung 6.000 Leute. Was war dein Ziel? Naja, das Ziel war, es gibt natürlich in der Kunstwelt, gibt es ja, vielleicht wissen das ja auch einige, sehr radikale Unterschiede in der Struktur. Also es gibt sozusagen die große Menge an Künstlern, die irgendwie versuchen, sich über Wasser zu halten mit Jobs und kleine Off-Galerien haben und solche Sachen. Und dann gibt es diese ganz hohe, hochklassige, kleine Gruppe an sehr professionellen internationalen Galerien, die auch diesen großen Kunstmarkt machen mit den Auktionshäusern im Hintergrund und all diese Sachen. Das ist die Tatsache des Alltags sozusagen. Und was wir machen wollten, war, dass es eben sehr wenige Orte nur gibt, leider, in der die Kunst sozusagen in sich pur genommen wird, unkommerziell. Also wir haben da kein Geld verdient, wir haben nur Schulden gemacht, weil wir sagten, die Idee ist die, dass es pur ist. Es geht nur um die Kunst und es ist auch egal, ob jemand einen großen oder einen kleinen Namen hat, sondern es ging nur um die Intensität der Arbeiten. Und wir haben alle zusammen, wir sind da auf dem Gelände jetzt 8 Leute, 8 Künstler, haben wir die anderen Kollegen angerufen. Wir haben eigentlich immer Künstlerladen, Künstler ein. Wir haben die einfach angerufen und haben gesagt, welche Arbeit können wir von dir bekommen und so weiter. Und dann haben wir geguckt, dass die Arbeiten in ihrer Intensität stark sind und nicht in ihrem monetären Wert. Und die Ausstellung wird ja auch wiederholt. Wir machen die wieder jetzt zum Gallery Weekend, machen wir wieder unser Artist Weekend. Das ist am letzten Aprilwochenende. Ich glaube ja 28. oder sowas, April, das Datum ist noch nicht ganz fest, aber es ist das letzte Wochenende im April, wird das wieder sein auf unserem Gelände dort. Und ja, wir hatten letztes Mal in 5 Tagen hatten wir nachher insgesamt 15.000 Besucher dort. Es war verrückt irgendwie, aber gut, weil es so eine offene Struktur war. Und eine Sache wollte ich noch sagen, was wirklich beeindruckend, wir hatten 128 Künstler mit über 400 Kunstwerken da. Und dann muss man sich mal vorstellen, 15.000 Besucher in 5 Tagen, das war voll dort. Und es ist nichts kaputt gegangen, nichts. Und wir haben so ein bisschen die Theorie, dadurch, dass wir so offen gemacht haben und so sozusagen eingeladen haben, dass das so aus dem Wald wieder raushalte, sagt man. Nee, so doch, ähnlich. Ja, ne? so wenn man reinruft, ja, egal. Aber das war irgendwie so schön, es hatte was Romantisches irgendwie auf eine Art, dass das alles, die Leute sich eine Mühe gegeben haben und so vorsichtig sich lang gedrängelt haben, ohne dass irgendwas kaputt, also toll, ja, egal. Ja, vielen, vielen Dank, Jonas, auch, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen. Sehr gern, ja. Und ja, vielen Dank, bis bald. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ja, wir haben ja heute Morgen von Herrn von Weizsäcker schon gehört, vor welchen Herausforderungen unser Planet steht. Unsere nächsten beiden Gäste helfen ein Stück weit dabei, den Planeten grüner zu machen. Philipp Ehlers und Jan Nieling, bitte einmal nach hier vorne mit einem Applaus. Ihr beide habt Evergreen gegründet. Erklärt doch mal, was das ist. Warum macht ihr die Welt grüner? Wie macht ihr das? Naja, wir haben sie vorher zumindest erstmal brauner gemacht. Wir haben wirklich Evergreen gegründet, weil uns selber immer die Pflanzen eingegangen sind. Bei mir war es soweit, dass ich schon keine Pflanzen mehr hatte, weil ich keine Lust mehr hatte, die wegzuschmeißen. Und dann hat mich eines Morgens der liebe Philipp angerufen und hat gesagt, ey Jan, ich gucke schon wieder auf eine vertrocknete Palme, das geht so nicht weiter, da müssen wir was machen. Also ihr kennt euch aus dem Studium oder ihr kanntet euch schon, bevor ihr gegründet habt oder woher kennt ihr euch? Wir kennen uns aus Köln, haben zusammen durch Zufall im gleichen Haus gelebt und ich bin dann vor 5,5 Jahren nach Berlin gezogen und morgen vor 4 Jahren bin ich morgens wach geworden, inspiriert vom ersten Tag des Summits, gucke eben auf diese vertrocknete Ikea-Palme und denke dann so, verdammte Axt, eigentlich mag ich Pflanzen total gern, ich kriege es aber nicht hin. Und dann kam eben dieser besagte Anruf. Und dann haben wir halt tatsächlich am Anfang erstmal angefangen, uns wirklich so über die Distanz, über WhatsApp ging das eigentlich, immer nur so Ideenfetzen zuzuschmeißen. Da ist dann, glaube ich, auch relativ schnell schon der Name entstanden. Und dadurch, dass wir beide eigentlich in so einer Umbruchphase in unserem Leben waren, ich war gerade erste Selbstständigkeit, beziehungsweise erste Firma mit meinen damaligen Geschäftsführern gescheitert in der Trennung, Jan gerade aus einem Job als Vertriebsleiter raus, haben wir dann irgendwann gesagt, ey komm jetzt, lass uns nicht nur Schwade, sondern einfach mal Lade und lass mal Vollgas geben und haben halt einfach angefangen und das Konzept entwickelt und losgelegt. Ja. Jan, wie war das, als ihr angefangen habt? Was habt ihr gemacht? Also wie fängt man sowas an, vor allem wenn man kein Gärtner ist, also eigentlich von Grünpflanzen offenbar keine Ahnung hat? Also Philipp und mich hat vorher schon eine langjährige Freundschaft verbunden. Wir haben, wie auch gesagt, schon in meinem großen Konzern gearbeitet und eins war immer ganz wichtig, dass wir ein gutes Wertekonzept hatten und uns klar war, dass wir einfach was Freies machen möchten. Haben uns das lange wirklich überlegt und haben gesagt, okay, wir möchten wirklich auch durch die Kundenbrille schauen und haben erstmal angefangen zu gucken, sind wir eigentlich die einzigen Idioten, denen andauernd die Pflanzen eingehen oder geht das noch ein paar anderen Menschen so? Und sind dann wirklich erstmal auf die Straße und haben mit Menschen gesprochen. Das haben wir über eine Umfrage gemacht. Wir haben insgesamt 5, oder wie viele waren es? Ich glaube 609, ich weiß es nicht. 600, irgendwas zwischen 600 und 800 Leuten haben wir wirklich mit einem Fragebogen befragt, wie viele Pflanzen gehen die im Jahr ein und so. Und dabei ist rausgekommen, dass ca. 67% der Deutschen von sich behaupten, dass sie keinen grünen Daumen haben und dass ihnen immer die Pflanzen eingehen. Und dann haben wir festgestellt, wir wären eigentlich unsere ersten Kunden. Ganz kurze Zwischenfrage. 67% der Deutschen, gibt es so besonders gefährdete Gruppen unter Deutschen, denen die Pflanzen besonders oft eingehen? Also ich frage deswegen, weil ich, glaube ich, auch betroffen bin. Ja, männlich Brille tragend. Nein, und das war dann letztendlich für uns das heißt, wir sind wirklich als unsere eigenen Kunden auf die Suche gegangen, haben geguckt, welche Pflanzensysteme gibt es, welche Gärtner gibt es und haben uns dann mit den unterschiedlichen Menschen auseinandergesetzt, um zu schauen, was würden wir brauchen, um erfolgreich Pflanzen zu Hause halten zu können. Und daraus ist dann unsere erste Produktserie mit den Hydrokulturen entstanden. Da ist der Philipp mal in den Baumarkt, hat sich da beraten lassen und ins Gartencenter. Und von da aus haben wir uns dann immer weiter in diese grüne Branche vorausgetastet und so diese Pflanzenserien entwickelt. Ja, wann habt ihr wirklich gemerkt, dass das funktioniert, was ihr da macht? Also wann habt ihr gemerkt, da gibt es einen Bedarf, der auch sich so abdecken lässt, wie ihr ihn abdecken wollt? Ihr macht ja eine Internetplattform, über die man die Pflanzen kaufen kann, richtig? Sag mal so, das erste Mal, das war Cornelia Schmitz. Da rief er mich nämlich an und sagte, ey, wir haben eine Bestellung, kennst du Cornelia Schmitz aus Offenbach? Wir kennen die immer noch, ist eine sehr gute Kundin von uns. Im Grunde so den ersten wirklichen, okay, das funktioniert in irgendeiner Weise, war dann 2013, nachdem wir den Gründerpreis hier gewonnen haben und dadurch dann auf einmal irgendwie die Medien über uns berichtet haben, gerade Online-Medien, unser Ranking im Internet einfach ein bisschen weiter hochging und wir dann auf einmal gemerkt haben, dass im Dezember in einem pflanzentypisch-untypischen Monat, wissen wir jetzt, die Bestellung hochging. Das war immer noch wenig. Zur damaligen Zeit war es für uns aber viel und wir haben uns gesagt, naja, irgendwie funktioniert es ja, Menschen kaufen, obwohl wir im Grunde, und das muss man halt dazu ja auch sagen, wir hatten weder Ahnung von E-Commerce, wir hatten keine Ahnung von Pflanzen. Wir haben das Ganze, und das ist vielleicht nochmal wichtig, so ich war 2012, als ich hergezogen bin, in der Vorlesung von Professor Faltin, hatte vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 6 Wochen in Indien mit dem Rucksack, habe gesagt, so jetzt machst du erstmal Arbeitsleben gerade beendet, jetzt machst du erstmal kopffrei, hatte das Buch auch mitgenommen, hatte das da gelesen, das heißt, dieses Gründen mit Komponentenkonzept war uns bekannt und jetzt habe ich den Faden verloren. Und dann hast du das mitgebracht und ihr habt den Preis hier unter anderem abgeräumt, ne? Genau, also letztendlich war ja wirklich, Philipp hatte mich nach diesem, also wir hatten ja er war von dem ganzen Summit hier so inspiriert, dass er am nächsten Morgen aufgewacht ist, mich angerufen hat, gesagt, die Pflanze steht hier, dann hatten wir quasi ein Jahr Zeit, das war aber auch nicht geplant, haben das dann alles so ausgearbeitet, dann einen WordPress-Shop zusammengezimmert, wo wir uns heute fragen, dass überhaupt jemand bestellt hat, ist eigentlich ein Wunder. Dann kam halt, wie gesagt, im August 2013 die besagte Bestellung, dann haben wir hier den Gründerpreis gewonnen, in der Zeit sind noch ein paar mehr Bestellungen dazugekommen. Wir waren natürlich immer hochmotiviert und dann haben wir nach dem Gründerpreis gesagt, ja Mensch, was machen wir denn damit? Das ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen als Hobby gestartet. Ich hatte noch andere Projekte, Philipp hat sich auch irgendwie gerade neu orientiert, haben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Haben wir gesagt, okay, dann sprechen wir mit den größten Kritikern, die wir so kennen, ob das Sinn macht. Ja, wer war das? Das waren unsere Väter, beides gestandene Wirtschaftsmenschen, die natürlich auf die Söhne und die wilden Ideen, wieso verkauft ihr auf einmal Pflanzen, doch eher skeptisch reagiert haben. Und dann haben wir uns im Dezember 2013 mit denen einen Tag eingeschlossen, nachdem wir noch diverse SWOT-Analysen und allem drum und dran gemacht haben, was die halt auch so erwartet haben von uns. Und haben uns dann einen Tag mit denen eingeschlossen und am Ende des Tages meinten die dann, auch nach viel Streit, meinten die dann wirklich irgendwann zu uns, Jungs, ganz ehrlich, das ist zwar völlig ballerballer, aber so dumm ist das gar nicht. Haben die beiden dann auch irgendwie euch finanziert oder so? Was ihr eben nicht gesagt habt, du hast ja gesagt, ihr hattet keine Ahnung von Pflanzen, keine Ahnung von Online, E-Commerce. Was du nicht gesagt hast, ist, wir hatten kein Geld. Wie habt ihr das gelöst? Haben eure Väter, sind die mit rein oder so? Oder habt ihr das selber gestemmt? Aus heutiger Sicht haben wir es falsch gemacht. Ich sag mal so, wir sind erstmal zum Europäischen Sozialfonds, haben Mikromezzaninkredit aufgenommen, über 50.000 Euro, den wir in 10 Jahren mit 90.000 zurückzahlen müssen. Das ist halt Wagniskapital, ne? Aber gut, der Gedanke damals war halt auch, im Grunde auch aus unserer Naivität, wir wollten das gerne machen, wir hatten da Bock drauf, wir haben dafür gebrannt und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt in irgendeiner Weise Kapital, um starten zu können. Heute würden wir es anders machen, ist klar. So, und dann war das erste Jahr rum und das Schöne beim Start, bei der ersten Gründung ist ja, man plant dann irgendwas und am Ende des Jahres kommt was ganz anderes raus. Aber die Planung basiert natürlich auf der Liquidität, beziehungsweise die Liquidität auf der Planung. Und wenn dann am Ende was anderes rauskommt, ist es natürlich schwierig, weil dann steht da Minus, ganz viel rot, rot, rot, rot, rot und dann braucht man mehr Geld. So, und dann sind wir also ein Jahr später wieder zu der NRW-Bank gegangen und dann sagte dieser Herr, es waren öffentliche Fördergelder, er sagte, ne, ihr kriegt nichts. Und wir sagen, wie, kriegen nichts? Ne, ist vorbei. Habe ich gesagt, habe ich jetzt richtig verstanden? Ich sage, wenn wir jetzt sagen, wir lassen das Ding platzen und die 50.000 Euro sind weg, sagt er, das ist mir doch egal, das sind öffentliche Gelder. Also es ist schon krass. Und dann ist unsere Bank eingesprungen. Unser Bankmensch, die Sparkasse, hat gesagt, Jungs, wir glauben an euch, wir machen das. Dann hatten wir Eier in der Hose, haben gesagt, okay, dann nehmen wir das Geld auf. Was natürlich einen auch dann ein Stück weit, ich war jetzt heute Morgen beim Solopreneurship bei der Impulsgruppe, was einen natürlich dann auch irgendwo hat. Gegriffen hat, weil man wird halt unflexibel. Das war halt so ein Punkt bei mir, den ich gelernt habe, als ich noch Angestellter war. Ich habe also am Ende für einen Investor aus Dubai gearbeitet, Unternehmen restrukturiert während der Finanzkrise. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, so dass dieses Wertesystem, was da gelebt wurde, einfach nicht dem entspricht, was mir entsprach. Und was ich zudem gelernt habe, war, dass Flexibilität und Autonomie für mich extrem wichtig sind. Was natürlich durch so ein Darlehen, was man aufgenommen hat, einen Kredit, den man zurückzahlen muss, ein Stück weit weggeht. Dementsprechend, ja, so haben wir es gemacht. So habt ihr es gemacht. Ihr habt dann später nochmal versucht, nochmal auf einem anderen Weg Geld einzusammeln. Ihr wart nämlich in der Höhle des Löwen. Eine Geschichte, die dann am Ende zumindest nicht mit einem Investment geendet hat. Wie seht ihr das heute? War das der richtige Schritt? Was hat es euch gebracht? Und was hat vielleicht auch nicht geholfen? Ja, die Höhle der Löwen war super. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Man kriegt ein sehr, sehr gutes Feedback. Man muss dazu sagen, es war für uns eine sehr, sehr wilde Zeit. Wir hatten vorher diverse Probleme. Wir haben nachher noch eine Impulsgruppe zum Thema Fuck-Ups als Unternehmer. Da können wir jede Menge von erzählen. Auf jeden Fall, wir waren bei der Höhle der Löwen, sind da in den Pitch rein. Wie der Daniel auch gerade schon gesagt hat, der Pitch ist recht lange. Wir haben 1,5 Stunden voll vor die Fresse gekriegt. Nachdem wir gepitcht haben, war das Erste, was Jochen Schweizer sagte, ihr lügt. Das war dann so die Gesprächsbasis. Also es war jetzt nicht so eine ganz angenehme, Situation. Und im Nachgang hatten wir mit Jochen Schweizer auch recht viel Beef, auch der auch gut noch durch die Presse gegangen ist. Der hat nämlich noch unseren Slogan gecatcht. Das war alles eine... Nee, aber es war war es eine super Erfahrung. Also man muss dazu sagen, das Team von Höhle der Löwen, also Sony und so, die haben das echt super gemacht. Das war richtig top. Da zu stehen vor den Löwen zu pitchen, war auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und es hat uns jetzt vom Umsatz her nicht so weit gebracht wie Coabach. Sicherlich auch im Produkt bedingt. Aber es hat uns einen Uplift gegeben zu der Zeit und wir haben dadurch sehr, sehr viel gelernt und auch viele gute neue Kontakte knüpfen können. Okay, also die Impulsgruppe gleich um 18 Uhr im Hörsaal D. Fuck-Up-Night, Misserfolge, Katastrophen, unglaublich ist aus dem Gründeralltag, da werdet ihr nochmal berichten. Und du machst gleich um 16.45 Uhr noch was über Storytelling, ne, in Hörsaal C. Vielleicht noch ein letzter Pro-Tipp für alle wie mich, denen die Pflanzen immer wieder eingehen im Büro. Muss ich mich ändern oder muss ich einfach nur andere Pflanzen nehmen? Du brauchst definitiv eine Pflanze von Evergreen. Okay. Aber ich muss mich nicht umstellen. Ja, wahrscheinlich ist es so, und das ist, glaube ich, auch bei den meisten der Fall, Pflanzen sind mittlerweile wirklich zum Wegwerfprodukt. Wenn du zu IKEA reingehst, du findest Pflanzen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, und das ist oft einfach, liegt daran, dass kein Bezug mehr zur Pflanze besteht. Deswegen guck dir einfach mal einen Tag mit einem offenen Auge an, was ist das überhaupt für eine Pflanze, was braucht die für einen Standort, was braucht die für Wasser, und gib dir vielleicht einen netten Namen, und dann wird die bestimmt überleben. Okay, vielen Dank, Jan und Philipp. Viel Spaß noch und weiter geht's. Now, I would like you, Nimrod Cohn, to come on stage, please. This interview will be in English, not so good for me, but we will see how I'll manage. Nimrod Cohn, welcome. Good to see you. You came from Israel yesterday night. Right. We already met at the little dinner. And yeah, thanks to have you here. You are a serial entrepreneur and investor living in Tel Aviv. Today you are a managing partner at Tau Ventures, Tel Aviv University Investments Vehicle. And previously to that, you were a partner at Plus Ventures and heading their incubator with over 40 investments in portfolio companies in the last 5 years. That's quite something. So what exactly do you do today at Tel Aviv University? First, thanks a lot for inviting me and see so many people here. That reminds me of a little story that I have to start with. A couple of years ago, I was invited to a conference in Europe. And when I got on stage, I noticed there is only one guy at the audience. So I was like, well, if it's only me and you, we don't need the slides. Let's go have a beer or something and talk about the subject. And he was like, well, I'd like to, but I'm the next speaker. So, so I'm very happy to see all of you guys here. Really impressing. We all paid them, you know? Yeah. So anyway, I'll start with a little bit about my background because it's really related to your question. So actually, when I was young, I was, ever since I remember myself, I played basketball. I was sure I'm going to be the first Israeli at the NBA. Apparently not. But when I realized, okay, I need to combine my basketball career with something else, I went to the academic and I studied law and business. I did my internship in law. And when I finished that, I decided, okay, I'm not going to be a lawyer. That's too boring. And I started my first startup. And almost by mistake, we were so lucky. And after 18 months, we sold it. And I was like, well, that's I'm onto something. I mean, you invest small amount of money and you sell it to much more. How can people miss that and just go to regular jobs? And obviously, that's not that easy. I was involved with several other startups. Most of them failed. There was another one that was kind of successful, and we sold it. And then I became an investor. I joined a group called Plus Ventures that invests in early stage startups. And what I learned during those years is that one of the main challenges for investor is to get the best deal flow that he can. I mean, so you can pick the best out of the best. And it's not easy because there are many investors. There's a lot of money that's looking for the same thing, for the best entrepreneurs. And in Israel, the situation is that most of the innovation and most of the entrepreneurs, 50% of the entrepreneurs in Israel are related to the Tel Aviv University. That's kind of crazy, 50%. And the Tel Aviv University alumni are ranked 9th in the world, first outside the US, in terms of entrepreneurs that raised money. Again, it's kind of crazy. And what happened is that until recently, those who get the benefits out of it are all the VCs around the world. They were like, great job, Tel Aviv University. We will take it from here. And we also noticed that in the US, all the leading universities establish investment vehicles, and they're all very successful. MIT, Stanford, Berkeley, all of those. So we realized, okay, we want to do something, first because we think it's a business opportunity, but that's not the main purpose of doing that if you ask the Tel Aviv University. I mean, for myself and for our investors, we're here to make money, we see a business opportunity. But for the Tel Aviv University, it's not only that. There's another issue, another problem that we see that most students, at least the most talented students, during their third or fourth year, they get job offered from Google, Facebook, all those giants. And it's really hard to say no. And we feel that in a couple of years, we're going to lose a lot of the entrepreneurs. Because instead of deciding, okay, I'm going to turn off those job offering and I'm going to go and work from my garage with getting no money, I mean, that's a very hard decision to make. So as we see it, if we will be there to recognize those very talented entrepreneurs with great ideas, and we will be there soon enough to give them money to support them, it will make their decision easier to go and to work on their projects and ideas. So we realize, okay, we want to do something, but we don't want just to create another VC. There's tons of money in Israel. We can't compete by offering the best deal. We don't want to do that. The good entrepreneurs are not looking for the best deal. They're looking to partner with someone that can offer them value, something that no one else can. And because we are part of the Tel Aviv University, because of all the resources that we have around the university, we feel that we can offer our entrepreneurs things that money just can't buy. But how common is it for students to become entrepreneurs in Tel Aviv, doing their studies? Is it like a common thing? Is it something that everybody does? Or is it actually something that, yeah, that is not so common? So people asking about the bubble. And I think that in Israel is a unique situation, whereas the bubble comes from the other side. I mean, if I go to Berlin or to New York or whatever, and I'm talking with people, and in most places, if you work for the government or you work for Microsoft or you work for Google, and you decide to quit your job and start your own startup, your family and friends are going to say, are you crazy? What are you doing? Mm-hmm. And in Israel, if you work for the government or for Microsoft or whatever, most of your friends are going to tell you, why are you wasting your time? Start your own startup. And, wow, that's and I mean, it sounds impressive, but if you ask me, it's not a good situation because being an entrepreneur, it's not something that anyone can do. I mean, this is a non-realistic decision to be an entrepreneur. Most chances you're going to fail. That's the statistic. I mean, sorry to say that, but that's the obvious statistic. During most of the time, you're going to earn less money than you can earn by working for corporates and stuff like that. And most of the time, it's not this great headlines, you raise money or you sell a company. Most of the time, you had a fight with your partner or your client never replied your email or your investor disappeared. That's the real life. But if you have it, you gotta do it no matter what. Mm-hmm. And if you don't have it, that's might be a little bit. And if you would compare the Silicon Valley to Tel Aviv or to Berlin, like what is best? Maybe you already have an answer, but also how are they different? How, what are the different challenges? So what is best is an easy, right? No, I want to say Israel. I think that that depends. I mean, I can tell you that until recently, all the entrepreneurs in Israel, I start by, because Israel is such a small country, we see it as an advantage, because all the entrepreneurs in Israel, from the very first minute, they're looking international. And we don't have a local market. We don't care about the local market. We can do it like a beta site or anything like that. But from the very first meeting, from the branding, from the URL, you never see an Israeli entrepreneur buys a COIL URL. From the very first meeting, we mean internationally. And if you're in a country that has a local market, but it's not huge, and you start with the local market, even if you take the entire market or a nice piece of it, and then you want to go internationally, it's not easy after you start locally. So in Israel, as I see it, until recently, most of the entrepreneurs were looking to the States. And what happened in the last couple of years, they realized, okay, the States is not the entire world. There's great market in Europe, South America, India. And if you look at Europe, obviously you can look at London, but it's very expensive, there's a lot of competition. And the next destination, and I see it in the last couple of years, very attractive for Israeli entrepreneurs, is Berlin. And I think there's a real bridge between Tel Aviv and Berlin. We see many German companies come to Israel, we see a lot of Israeli entrepreneurs start their new offices in Berlin. And I think there's a lot of common between Berlin and Tel Aviv. And you will also discuss that in an impulse group right after the session here together with Iran Davidson. Right. So I'm very, very happy that you flew all the way to Germany and to give us rich information on Israel and all on the startup hubs. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Nimrod. Ja, unser nächster Gast hat in seinem Leben schon 40 verschiedene Jobs gemacht ungefähr. Er war mal Putzhilfe, er war Manager, er war Lehrer. Wer jetzt denkt, da kommt jemand, der schon im hohen Alter auf sein langes Berufsleben zurückblickt, der irrt aber. Er ist nämlich noch ziemlich jung, er ist sogar EU-Jugendbotschafter. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ali Maloji. Hi Ali, du sagst, du hast 40 Jobs gemacht. Erzähl mal, wie das kam. Also ich wurde geboren im schönen Iran in Teheran. Meine Eltern sind geflohen. Da war ich 2,5 Jahre alt. Ich bin aufgewachsen in einem Flüchtlingsheim. Und als ich ein Kind war, hat mein Vater immer zu mir gesagt, wenn du erwachsen wirst, ist das Problem, dass erwachsene Menschen immer versuchen werden, dir zu sagen, wie du Karriere machen kannst. Erwachsene Menschen werden dir immer sagen, welche Dinge du irgendwie lernen solltest, was du tun solltest, was du nicht tun solltest. Und mein Vater hat aber auch immer zu mir gesagt, das Problem bei erwachsenen Menschen ist, jeder Ratschlag, den du hörst, ist immer nur so das Wissen der Vergangenheit bis zum heutigen Tag. Aber wie die Welt in 20 Jahren aussieht, weiß ja kein Mensch, denn diese Geschichte hat noch niemand geschrieben. Und er hat zu mir gesagt, wenn du wirklich wissen willst, welche Dinge du kannst oder was du nicht kannst, geht das nur, wenn du deinen Hintern hochbekommst und in diese Welt hinausgehst und das selbst testest. Und in Österreich war es mit 14 Jahren das erste Mal erlaubt, arbeiten zu gehen, und bin ich halt eben immer arbeiten gegangen. Ich bin, während die anderen Leute in den Ferien waren oder am Wochenende irgendwas gemacht haben, war ich immer arbeiten. Und da habe ich Boden geputzt, ich war Briefträger, Basketballtrainer. Später habe ich die Schule hingeschmissen, habe das Ganze dann eben Vollzeit gemacht, in Apotheken gearbeitet, dann die Schule nachgeholt, fertig studiert, berufsbegleitend. Dann war ich irgendwann bei Siemens Berater, bei einem großen IT-Konzern, dann Lehrer. Und ich denke, dass, ganz ehrlich, ich denke, in genau 100 Jahren werden wir alle nicht mehr existieren. Ja? Und irgendwann am Ende seines Lebens muss man sich die Frage stellen, so welches Leben habe ich gelebt? Wessen Träume und Hoffnungen habe ich versucht umzusetzen? Und wir haben aktuell auf der Welt über 100.000 verschiedene Jobtitel, von denen es die Hälfte vor 10 Jahren nicht gab. Und 65% der Jobs, die wir in 10 Jahren machen, die existieren noch nicht. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo die Zukunft, die war noch nie so frei und noch nie so offen wie jetzt. Und für mich war das immer so eine Art, ich bin auf einem Spielplatz, der nennt sich Erde, und ich probiere einfach jedes Spielzeug einmal aus. So kommt man dann auf 40 Jobs. Jo, von diesen, du machst auch heute noch eine ganze Reihe von Jobs, aber einen von diesen Jobs machst du ganz besonders intensiv. Du bist nämlich Founder, Geschäftsführer und Chief Storyteller auf Whatcha-Do. Erklär doch mal, was ist Whatcha-Do? Was machst du da? Ich denke, dass wir als Unternehmer die Verantwortung haben, eine Welt zu hinterlassen, die vielleicht besser ist als die Welt, die wir heute sehen. Und die wirklich, also die Unternehmer, die wirklich die Dinge in die Welt setzen, wo man wirklich sagt, die haben einen großen Impact auf den Planeten. Das sind oft Menschen, die versuchen, Dinge zu lösen, die für sich selbst irgendwie schwierig waren. Als ich 14 Jahre alt war und in der Schule gesessen bin, hatte ich keine Ahnung, was ich aus meinem Leben machen soll. Ich hatte keinen Plan. Alle Lehrer fragen mich, was willst du später mal machen? Und ich habe immer zu meinen Lehrern gesagt, ihr fragt mich andauernd, wo ich in 10 Jahren sein will. Ich hätte gern eine Art Übersicht über alle Jobs auf dieser Welt. Und die Lehrer haben mich oft ausgelacht, haben zu mir gesagt, niemand kennt alle Jobs auf der Welt. Da habe ich gesagt, okay, aber ihr wollt von mir eine Antwort drauf haben, was verrückt ist. Und in der Schule hatten wir diese Freundschaftsbücher, die kennst du sicher, da wo man ein Foto reinklebt, so diese Poesiealben. Und ich habe mir gedacht, warum gibt es nicht so ein Poesiealbum, aber nur für den Jobmarkt. Jeder Mensch, der einen Job hat, egal ob es der Präsident ist, jemand ist, der 17 Jahre alt ist und gerade eine Ausbildung macht, jemand ist, der Lehrer ist, egal wer, alle, die einen Job haben, die können sich 10 Minuten Zeit nehmen und genauso in so einem Art Buch, in so einem Handbuch mit Lebensgeschichten können die alle Informationen reinschreiben über ihren Job, über ihren Werdegang und so weiter. Und die Idee war, wenn ein Kind mal mit 14 Jahren sagt, ich weiß nicht, was ich später machen will, oder ein erwachsener Mensch sagt mit 34, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann könnte man sich dieses Handbuch mit Lebensgeschichten ausborgen, durchblättern und sich ansehen, wie haben alle Menschen auf der Welt ihr Leben gelebt. Weil wenn ich mal jetzt ansehe, wie werde ich Polizist und ich rede mit 100 Polizisten über deinen Werdegang, jeder hat einen anderen Werdegang. Es gibt nicht diesen einen Weg dorthin. Und dann sind die Jahre vergangen und ich war 2010 selber Lehrer in einem Gymnasium und habe unterrichtet und habe gemerkt, dass die Kids zwar dass alle ihre Mobile Phones hatten, also die hatten das Wissen der Welt in ihrer Hosentasche, aber haben es eingesetzt für Selfies und irgendwelche Katzenfotos. Und ich habe mir gedacht, das ist doch irgendwie verrückt. Ja? Also, und habe dann begonnen, eine Internetplattform zu bauen namens Whatchadoo, wo ich gesagt habe, wir wollen alle Menschen auf dieser Welt interviewen und alle beantworten immer dieselben 7 Fragen zu ihrem Job, zu ihrem Werdegang, was sie den ganzen Tag machen und so weiter. Egal ob Busfahrer oder Präsident, und haben vor ein paar Jahren begonnen als Freizeitprojekt mit 17 Videos. Das ist dann ziemlich schnell groß geworden. Wir haben ziemlich schnell auch Kooperationspartner gefunden, Unternehmen, die bei uns Kunde sein wollten und sich quasi darstellen wollten als wie sind die Jobs in dem Unternehmen. Wir arbeiten heute zusammen mit über 240 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Sind heute ein Team von 45 Personen, haben vor 5 Jahren gegründet zu viert, machen mittlerweile in Deutschland, glaube ich, mehr Umsatz als in Österreich. Wow, das klingt toll. Ihr habt auch, hast du jetzt unterschlagen. Ihr habt auch mehrere Preise gewonnen, den UN World Summit Award, den Staatspreis für Bildung und Wissen, also auch das noch. Du bist außerdem, das habe ich eben schon gesagt, EU-Jugendbotschafter und außerdem EU Ambassador for the New Narrative. Was machst du in diesen Rollen? Was muss man sich darunter vorstellen? Also ich bin seit 2013 von der EU ernannt worden zum EU-Jugendbotschafter für die ganze Region, für alle unter 30. Das heißt, falls jemand im Publikum ist, der unter 30 ist, ich bin euer Vertreter in der EU. Das heißt, falls ihr Stress habt mit der EU, sagt mir das. Ja. Ich habe nachher so eine Impulsgruppe, da könnt ihr mir das dann sagen. Ja. Das Problem bei der EU ist folgendes. Ja. Die EU ist ein ganz großer Kasten, der nicht wirklich weiß, welche Dinge vor Ort passieren. Ich bin jede Woche unterwegs in Schulen, so mein Team und ich, wir sind ganz stark im Bereich Bildung, wir kümmern uns ganz viel um Jugendliche und die EU hat irgendwann gesagt, sie haben so viele Entscheidungen zu treffen zum Thema EU und Jugend, aber sie haben nicht die Einblicke und was sie benötigen, sind Menschen, die vor Ort sind und die EU-Kommission quasi beraten können. Und deshalb hat damals die EU-Kommissarin 2013 gesagt, es benötigt einige Personen, die EU-Jugendbotschafter sind. Und jedes Land hat eine Person, also mehrere Leute vorschlagen können. Ich war der Einzige, der vorgeschlagen wurde, quasi aus Österreich. Da haben sie mich annehmen müssen. Ja, ist auch cool, ja. Und jetzt bin ich das halt, ne? Und die Sache, die ich mache, ist, ich bin immer wieder vor Ort in Brüssel und sehe mir die Konzepte an, die sie planen und habe eine Art Stimme, um denen ein echtes Feedback zu geben. Also ich glaube auch schon einige Projekte, die sie in den letzten Jahren auf die Straße bringen wollten, die einfach zwar nett waren auf einem Blatt Papier, aber nichts mit der echten Welt zu tun hatten. Und seit 1,5 Jahren bin ich auch viel unterwegs in Deutschland, in vielen Schulen und das Ganze. Und das ganze Wissen kann man natürlich sehr gut dort reinbringen, weil die meisten Politiker, wenn die mal in Schulen gehen, gehen die klarerweise nur in Schulen, die wundervoll sind und toll sind. Aber in die echt harten Schulen, in Berlin zum Beispiel, in die ganzen Schulen, wo man sagt, da steckt man seine Kinder normalerweise nicht rein. Dort geht kein Politiker hin. Ja, das ist ganz schlimm für die Presse natürlich. Ja. Aber so Leute wie ich sind eben auch dort unterwegs und dieses Feedback geben wir dann in die Kommission rein, um denen quasi ein bisschen die Augen zu öffnen. Noch eine Frage, Gregor Gysi hat ja eben gesagt, die EU ist in einem desolaten Zustand wie nie zuvor. Heute Morgen haben wir von Herrn Weizsäcker gehört, dass es um die Welt ganz schlecht bestellt ist, was die Nachhaltigkeit angeht, was die Umwelt angeht. Wir erleben außerdem Populismus, AfD, du bist aus Österreich, wo gerade ein relativ rechter Kanzler gewählt wurde. Wie setzt du dem Optimismus entgegen? Also ich finde, du bist ein unheimlich optimistischer Mensch. Wie machst du das? Wie schöpfst du Energie? Ich erzähle vielleicht die Geschichte, als ich gesagt habe, ich werde mein Unternehmen gründen. Ich habe Ende 2011 gesagt, innerhalb von 10 Minuten habe ich damals entschieden, ich werde meinen Job kündigen als Lehrer und wir gründen ein Unternehmen. Da sind wir gesessen, 4 Freunde, und haben irgendwie darüber nachgedacht und haben gesagt, wenn wir echt die Chance haben, diese Idee, die wir als Kind hatten, wirklich umzusetzen und Menschen zu helfen und es auch noch irgendwie selbst zu finanzieren, dann setzen wir alles auf eine Karte. Das war Oktober 2011. Da haben wir gesagt, wir gründen ein Unternehmen. Und Ende 2011 gab es keine Internet-Startups. Da hat uns jeder gefragt, ob wir wahnsinnig sind. Also in Österreich nicht. Ja. Und in Berlin schon, aber in Österreich passiert alles erst immer irgendwie 100 Jahre später. Ja. So. Und ich habe damals den Leuten gesagt, ich will ein Unternehmen gründen. Und ich weiß noch, wie die Leute zu mir gesagt haben, bist du wahnsinnig? Du willst einen sicheren Job aufgeben. Du könntest scheitern. Und. Und ich weiß noch, was ich damals gesagt habe zu den Menschen. Ich habe gesagt, ich lebe im Herzen Europas. Wenn ich mir hier die Hand breche in Europa, gehe ich in das nächste Krankenhaus und jemand kümmert sich um mich. Ich habe maximal Wartezeiten. Wenn ich Durst habe, kann ich aus der Toilette trinken, so sauber ist unser Wasser. Wenn ich mir denke, die Politik spinnt, kann ich vor das Parlament gehen und meine Meinung äußern und es wird mich niemand einsperren. Und wenn mein Unternehmen krachen geht, gibt es immer noch irgendwie für mein Team, das angestellt ist, und ihre Familien eine Art Arbeitslosensystem. Wir können im Herzen Europas sehr stark fallen, ja. Aber im Vergleich mit dem Rest der Welt sind wir eine sehr starke Gemeinschaft. Das Problem ist nur, wir haben das vergessen. Die EU, als sie aufgebaut wurde, hat ihre Stärke gelegt in eine gemeinsame Währung, hat ihre Stärke gelegt, das Finanzielle aufzubauen. Und die Wahrheit ist wirklich die, wir haben keine Alternative dazu. Natürlich können wir alles auseinanderbrechen lassen, aber die Wahrheit ist, es ist so viel Blut vergossen worden, um Menschen dahin zu bringen, eine eigene Stimme zu haben, in dieser Welt etwas umzusetzen. Und die Wahrheit ist, niemand in diesem Raum hat sich ausgesucht, wo er geboren wird, und die Eltern auch nicht. So Dinge wie Hautfarbe, Haarfarbe, Geschlecht, Alter, Vorname, das sind Dinge, die haben wir uns so nicht ausgesucht. Ja. Und wir werden irgendwo auf diesem Planeten ausgelassen und haben eine einzige Lebenszeit, da irgendwie was draus zu machen. Und was man irgendwann erkennt im Leben, wenn man endlich sein eigenes Ego zurückfährt: es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der alles kann. Und wir werden natürlich in der Schule dahin getrimmt, unsere Fehler zu sehen, aber nicht, wie viele richtige Antworten wir haben. Und was wir in der Welt aber brauchen, sind Menschen, die wissen, wer sie sind, die ihre Selbsterkenntnis haben, aber genauso auch den Mut haben, Menschen reinzulassen in Problemlösungen, die einfach andere Backgrounds haben, die vielleicht genau die Dinge ausgleichen, die wir nicht gut können. Und die EU, ich sag's euch, wird ein Vorbild werden für die ganze Welt, wenn wir daran glauben. Und wenn wir daran glauben, dass es gut funktioniert, wird es gut funktionieren. Wenn wir sagen, wir können das vergessen, wird es genauso eintreten. Weil alles, was wir in dieser Welt machen, beginnt zuerst im Kopf. Das ist eine innere Haltung. Und ich denke, das brauchen wir heute mehr denn je. Super, wunderbarer Appell. Vielen Dank. Hallo. Ganz kurz. Ali macht gleich noch eine Impulsgruppe in Hörsaal A, warum jeder Mensch das Entrepreneur-Gen in sich trägt. Also wer mehr wissen will, dort geht's weiter. Genau, und die Impulsgruppen beginnen alle 10 Minuten später. Also alle können hier noch entspannt weiter sitzen bleiben, weil die Interviews wirklich alle noch sehr, sehr wichtig sind. Und wir hoffen, dass ihr auch Interesse daran habt. Jetzt möchte ich gerne Jan-Moritz Unken auf die Bühne bitten. Vielen Dank, dass du da bist. Ein bisschen Applaus, bitteschön. Hallo, schön, dass du da bist. Du bist Dirigent und hast weltweit gearbeitet. In Georgien, Algerien, St. Petersburg, Südkorea, Kasachstan, alles wunderschöne Orte. Und die Liste ist noch viel, viel länger. Aber was mich interessiert, ist, dass du dich entschlossen hast, keine normale Karriere als Dirigent in einem festen Haus zu haben. Stattdessen hast du 2016 das Silk Road Orchestra gegründet. Gleichzeitig bist du Präsident des Silk Road Cultural Belts, einer digitalen Seidenstraße. Präsident, habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Also du hast auf jeden Fall das gegründet. Kannst du ein bisschen was erzählen zu der Vision? Warum hast du das Silk Road Orchestra gegründet? Was habt ihr vor? Was ist der Plan? Also erstmal danke, Johanna. Mich würde erstmal interessieren, von denen, die im Saal sind, wie viele, können einmal die Hand heben, die gedacht haben, wenn der Name Silk Road fällt, dass das was mit Seidenstraße so irgendwo so vielleicht so mit irgendwo so Seidenstraße so irgendwo so da so irgendwo ganz weit irgendwo Seidenstraße. Okay, das ist fast 80%, würde ich sagen. Ja, und das ist genau das, was mich fasziniert. Ich finde es sehr faszinierend, dass wir als Menschen einfach sehr oft von Vorurteilen getrieben sind, ich auch. Und Die Ursprungsidee war, ich habe eigentlich immer nur nach einer Sache gesucht und das ist klares Wissen. Das war immer der Kernfokus, der mich getrieben hat. Egal wo ich war, also Karrieren passieren, Wege passieren, Seide passiert, Seidenstraßen passieren und Musik passiert auch. Und das Silk Road Symphony Orchestra ist vor diesem Hintergrund entstanden, dass ich mich sehr gewundert habe, dass einmal, wenn man so einen großen geografischen Raum, wie die Seidenstraße in den Blick nimmt, viele Menschen sehr schnell so eine Assoziationskette haben, was das ist. Und ich habe persönlich 10 Jahre in St. Petersburg gelebt, 2 Jahre in Zentralasien und in Korea, in Südafrika, Nordafrika. Und um vielleicht die Brücke zum Professor Valentin zu schlagen, wenn man, hier steht diese Kiste, die Tee-Kampagne, und ich habe dieses Buch gelesen, Kopfschlägt Kapital, und das führt eigentlich zum Kern des Orchesters oder dessen, was wir machen. Tee, das Thema, ein Thema, und dann eine Kampagne, das ist vielleicht sekundär, aber erstmal Tee, ein Wort, ein Thema, eine Sache, die wirklich, die mich persönlich bis auf den Mond treibt, wenn es denn sein muss. Und wir haben inzwischen diese Reaktion genutzt, um eine Plattform zu schaffen, wo wir inzwischen 15 Millionen Menschen weltweit in 225 Ländern eine Frage gestellt haben, nämlich How would you compose a Silk Road? Dabei hat uns Google for Non-Profit, das ist so eine Möglichkeit, geholfen. Also wir haben uns gefragt, wenn wir als Orchester, also wir sind 82 Musiker, ein Symphonieorchester, das sich hier in Berlin formiert hat, um diese Idee, wenn wir sozusagen eine Suchmaschine haben von so einer, also quasi die Gipfel, die Spitzensuchmaschine, Google, und wir haben diese Freiheit hier in Europa, in Berlin, und wir können ein Publikum, sogar ein weltweites Publikum, eine Frage stellen. Zum Beispiel, was ist Tee, Tee, Tee, Darjeeling, Darjeeling, Darjeeling, Darjeeling, Darjeeling? Oder was ist Ihre Idee von Qualität in der Musik, in der klassischen Musik? Weil wir als Orchester gerne Ihre Ideen, beziehungsweise die Ideen der sogenannten Konferenz der Vögel, das ist inzwischen ein Publikum von 600.000 Menschen weltweit, weil wir Ihre Ideen sozusagen nutzen wollen, um neue Konzertformate zu entwickeln. Und das führt zu dem Namen Silk Road Symphony Orchestra, zu dem, was ich mache. Ich bin nicht Präsident, überhaupt nicht. Nicht von dem Silk Road Cultural Belt. Das ist erstmal einfach nur eine digitale Anwendung, die unter der Schirmherrschaft der deutschen UNESCO steht. Und da passiert dieser Prozess, dieser Dialog mit einem weltweiten Publikum und dann die Umsetzung auf lokaler Ebene und Schritt für Schritt von Berlin aus in Europa und dann auch entlang der sogenannten Seidenstraße. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist ja, dass dich interessieren diese musikalischen Einflüsse aus den ganzen Ländern an der Seidenstraße. Und so wie ich es verstehe, geht es dir ja auch um das Lernen voneinander und das Leben miteinander. Und in unserer globalen Welt, in unserer global zusammengewachsenen Welt, ist das ja wesentlich. Und seit dem Mittelalter ist der Handel die Basis unserer Kommunikation. Viele Staaten, jetzt insbesondere die USA zum Beispiel, setzen derzeit auf Abschottung und auf Protektionismus. Und bei der Silk Road geht es ja vielmehr um Handel, um Kulturen verstehen, um voneinander lernen. Könnte das auch eine Antwort sein auf wirtschaftliche Fragen? Eine Art von Silk Road Orchestra, eine Art von gemeinsamem Handel, gemeinsames Verstehen, gemeinsame Klänge aufnehmen? Also ich glaube, was Jonas Burkhardt eben gesagt hat, das hat mich sehr gefreut, weil ich glaube, also dass die Intensität von bestimmten Farben, von bestimmten Aussagen und vor allen Dingen von Motiven, also von Bedürfnissen, von Gründen, warum wir etwas machen, warum wir hier stehen, warum wir hier sitzen, also was für uns Sinn macht einfach, was wir verstehen, was wir als Liebe verstehen, was wir als Passierendes in unserem persönlichen Raum, Leben, was da für uns Sinn macht, das ist das Narrativ, was wir als Seidenstraße, auch als Antwort aus Europa in Richtung Asien, also auch in Richtung dieser großen neuen Seidenstraße, wovon die chinesischen Freunde sprechen, wo 900 Milliarden, das muss man sich ja vorstellen, Dollar und Euro mobilisiert werden. Aber diese Frage an den Einzelnen, ganz konkreten Menschen. Mich interessiert einfach nur Seide. Ich sag's mal so. Einfach nur Musik, Musik, Musik, Musik, Musik, Musik, Musik und Farben in der Musik und Seide in der Musik und die Seidenstraße in der Musik und Kultur in der Musik und Orchester in der Musik und Symphonie in der Musik und alles, was in der Musik, in klassischer Musik Relevanz hat. Und das kann ich ja so weit denken, wie ich will und umsetzen. Aber wir müssen uns, glaube ich, als Musiker die Bühne ein Stück weit zurückholen und auch den Raum wieder diese Bühne zurück, also regelrecht zurückkämpfen oder wie sagt man das, wieder schaffen, weil eben das sozusagen, verstehe ich nicht, Seidenstraße, verstehe ich nicht, habe ich schon abgeschaltet. Das ist das Schwierige, dass dann diese Wahrnehmung von einem Künstler, von einem Musiker, der Fokus, ein Thema und das egal wo, es kann auf dem Mond sein und auch, ob das jetzt Silk Road Symphony ist oder Berliner Philharmoniker, das ist nicht der Kern, den Kern kann man nicht zerschlagen. Und du bist ja auch noch ein bisschen heute hier. Ich würde mich freuen, wenn ganz, ganz viele Vögel hier unter Ihnen sind und auch die Website von euch nutzen und gemeinsam auch Ihre persönlichen Silk Road-Gedanken auf diese Website stellen, weil das ja wirklich ein wunderschönes Projekt ist, das global Auswirkungen haben wird. Also vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und ja, seien Sie alle gemeinsam Vögel und stellen Sie Ihre Ideen auf die Webseite. Vielleicht, wenn ich das noch kurz sagen darf, der Vogel. Wir haben dieses Logo und der Vogel ist für uns, also sowohl für mich persönlich als auch für die Kalias Foundation, steht für Transformation und steht wirklich für Fortschritt. Wir suchen mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Mitteln und mit Ihnen zusammen, mit einem Publikum, das ist immer nur einer von 10, einer von 100, einer von 1000, suchen wir nach den Farben, nach den Tönen, nach den Haltungen, den Energien, den Kräften, die die Musik transformieren und Ihre Ideen, wenn Sie dafür ein wenig Zeit sich nehmen, auf der Konferenz der Vögel. Wir sind Menschen, wir sind keine Vögel, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass das endlich mal verstanden wird. Und wenn da ein Stück Seide jeder mit uns teilt, das ist das Größte, worüber wir uns freuen. Ein kleines Stück Seide klassischer Musik, das ist vielleicht was sehr Kleines, aber es kann eine riesengroße Bedeutung haben, weil es ja von Ihnen kommt. Also insofern vielen Dank. Dankeschön. Wir machen weiter mit einem, mit einem Gesprächspartner, der nicht nur eine ganz gute Gründungsidee hatte, sondern auch das Unternehmen, das er aufbaut, das auf eine ganz besondere Art und Weise tut. Herzlich willkommen, Lovis Willenberg. Hallo. Lovis, freut mich sehr. Du hast Heldenmarkt gegründet. Was ist das? Was ist Heldenmarkt? Kurze Fassung. Wir haben ja keine Zeit mehr, wie ich merke, weil alle schon in die nächsten Foren müssen. Ich selber habe auch eine Runde, die gleich anfängt. Also ich fasse mich kurz. Ich war früher, ich bin ökologisch interessiert an Nachhaltigkeit. Wir haben ja schon gehört vor heute Morgen, dass es dafür gute Gründe gibt. Und mir ist aufgefallen, es gibt viele tolle Produkte. Und es gibt auch viele Menschen, die suchen nach Alternativen. Aber dazwischen fehlte so ein bisschen die Plattform, wo ich eigentlich die Dinge kaufen kann. Und da dachte ich mir, lass uns doch mal alle zusammenkommen, ich lade die alle mal ein und hab den Heldenmarkt, das ist eigentlich eine Messe, wo man hingehen kann, sich informieren kann, kaufen kann und einfach in Kontakt kommen. Ja, ich habe es eben schon gesagt, du hast ein Unternehmen gegründet, das auch auf eine besondere Weise funktioniert. Du sagst, es hat eine relativ ungewöhnliche Arbeits- und Unternehmenskultur, in der nämlich alle mitentscheiden können. Wie muss man sich das vorstellen? Wie soll das funktionieren? Ja, du hättest vorhin kommen können, wir hatten eine Impulsgruppe zum Thema Reinventing Organizations, Organisationen neu denken. Da hättest du das erfahren können, wie andere das auch schon machen. Also wir nutzen ein Instrument, das nennt sich Soziokratie, mittlerweile Soziokratie 3.0. Also es ist ein offenes System, was immer weiterentwickelt wird. Wie funktioniert sowas, dass alle daran beteiligt werden? Ja, das ist nicht so leicht zu erklären. Also man hat bei allen Fragen erstmal eine Spannung, wo man sagt, Mensch, hier ist mir zu warm oder mir ist zu kalt. Da muss man eine Lösung für finden. Und dann werden alle, die daran beteiligt sind, im Unternehmen gefragt, ob sie mit dieser Lösung einverstanden sind und ob jemand Einwände hat, die so schwerwiegend sind, dass sie den Unternehmenssinn gefährden. Man kann Bedenken haben, aber wenn Einwände kommen, dann müssten die integriert werden. Also das lässt sich jetzt nicht in 3 Minuten erklären. Das stimmt, aber vielleicht hast du ein Beispiel. Also ein Beispiel. Wo du vielleicht auch eine andere Position hattest und hinterher überstimmt wurdest zum Beispiel. Ich habe ein Beispiel aus einem Buch, das ist vielleicht einfacher zu erklären. Jetzt nicht von mir. Und zwar diesen Buch Reinventing Organizations gibt es zum Beispiel, wo ein Manager entscheidet, nach Pakistan zu investieren, $300 Millionen. Und der Inhaber und Gründer eigentlich Bedenken hatte, aber er konnte kein Veto einlegen. Aber das war am Ende eine erfolgreiche Investition, die dem Unternehmen genützt hat. Die Idee dahinter ist, dass der sozusagen der Handelnde auch die Entscheidung trifft. Wir kennen es ja heutzutage so, dass es eine Zentrale gibt, die macht irgendwelche Vorgaben, und dann wird an der Peripherie irgendwie gehandelt nach den Ideen aus der Zentrale. Aber in dem neuen System ist jeder, es gibt nicht mehr Führung und Ausführung, sondern der Ausführende führt auch gleichzeitig, nämlich sich selber, Selbstführung. Okay, also das Thema ist tatsächlich ein bisschen größer. Du machst gleich noch einen Workshop in Hörsaal B, ökofaire Erfolgsgeschichten. Da bist du nicht allein, sondern mit anderen zusammen. Was macht ihr? Also ich hatte große Lust, mal was zum Thema zu machen, weil ich war vor vielen Jahren hier auch als Gast beim Entrepreneurship Summit. Das hat mich immer sehr inspiriert. Und ich dachte, habe dann gemerkt, da war schon vor ein paar Jahren mal dieses Öko-Thema hier so ein bisschen in der Luft. Aber es war nicht so, ein bisschen stiefmütterlich fand ich, bespielt. Dann habe ich mich angeboten, weil ich sehr viel Kontakte habe. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt sogar heute noch ein zweites Panel dazu, Gründen im ökofairen Bereich. Und dann dachte ich mir so, ja, wie heißt denn dann mein Event? Und dann waren es die Erfolgsgeschichten, weil ich halt erfolgreiche Unternehmer eingeladen habe, die aus ihrem Leben berichten. Und die große Frage ist, kann dieses Biofaire vielleicht sogar ein Merkmal sein für Erfolg? Wunderbar, Lovis, vielen Dank. Und vielleicht bis gleich in Hörsaal B in deinem Workshop. Danke, tschüss. So, wir kommen jetzt zum letzten Interview. Professor Dr. Grichnik, können Sie bitte auf die Bühne kommen? Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie alle auch noch da sind. Sie sind Professor für Entrepreneurship und Direktor des Instituts für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen. Im letzten Jahr hielten Sie ja auf dem Entrepreneurship Summit eine Keynote mit dem Titel »Vom Glück an Unternehmer zu sein« und da ging es um Entrepreneurial Living. Und um das Konzept darum. Es ging darum, um Persönlichkeiten, es geht darum, um wie kann man persönlich Unternehmer werden und wie man selbstständig und unternehmerisch leben kann. Und unser Gespräch heute begreife ich so ein bisschen als Fortsetzung. Sie haben heute ein Tool mitgebracht, das ist ja auch an der Wand zu sehen. Und dabei geht es stärker um Prozesse beim Gründen. Warum benötigen wir jetzt noch ein neues Tool? Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass noch einige im Raum sind. Es geht darum, im Grunde genommen um die gute Nachricht für alle, die es schon versucht haben oder jetzt noch versuchen wollen, dass halt Unternehmerinnen und Unternehmer die glücklicheren Menschen sind. Das ist statistisch nachweisbar, aber sie sind ärmer. Das heißt, man verdient im Schnitt weniger. Das nicht nur in der Schweiz, wo ich herkomme, sondern auch in Deutschland. Aber man hat ja eine sinnstiftende Zeit, die man verbringt. Das Problem ist, wenn man das jetzt ja längerfristig betreibt, oder zunächst nochmal die Frage, warum ist man glücklicher? Weil man Wirkung erzielt. Von Anita Roddick, leider viel zu früh verstorben, der tollen Bodyshop-Gründerin, stammt ja der Satz, if you think you're too small to have an impact, try to go to bed with a mosquito in your room. Das heißt, gleich wenn man eigentlich anfängt, erzielt man eine Wirkung und die ist vielleicht größer, als man denkt. Aber was uns umtreibt oder mich speziell vielleicht als Forscher in erster Linie ist das auch nachhaltig oder wie viel eigentlich Misserfolge kann ich verkraften, dass ich dabei noch glücklich bleiben kann? Und auch das fiel jetzt gerade in den spannenden Interviews zuvor ja auch, die Statistik ist gegen uns, ne? Also die meisten scheitern halt und ist das so toll, wenn man dann doch dauerhaft vielleicht in der Garage leben bleibt, die vergessen wir oft, oder? Und ich bin evidenzbasierter Forscher, das heißt, ich muss nicht dieses Hero Entrepreneurship anschauen mit den tollen Namen, die wir da alle kennen und diese ganzen tollen Erfolgsstories, sondern ich muss mich auch, um mit Jürgen Klopp zu sprechen, um das normale Entrepreneurship kümmern, das tue ich halt sehr gerne. Und der Antrieb ist einmal, auch das Vogel, die Vogelmetapher will ich gerne aufgreifen, man ist ja als Forscher gewisserweise Ornithologe. Dazu muss man nicht selbst der beste Vogel sein, man muss die schönsten Vögel kennen, ne? Und, oder auch die ganz normalen Vögel. Und dem geht man nach, also nicht ich alleine, sondern es ist ein ganzes Team, was dahinter steckt. Das heißt, wir wollten eigentlich mal auf die Reise gehen, haben das auch ein halbes Jahr getan. Also wir haben im April mit einem Buch gestartet, was Ende des Jahres im Fatzbuch Verlag erscheinen wird, ohne dass überhaupt schon mal ein Satz geschrieben war. Und haben dann einfach versucht, die schönsten Vögel oder auch die ganz normalen, den grauen Star oder wie auch immer heißt, dann mal anzuschauen, mit ihnen zu sprechen und zwei Dinge zu kombinieren. Und das findet sich jetzt in diesem Ergebnis wieder, dieses Prozesstool. Und das, was die Frage war, was ist neu? dass wir sagen, wir möchten wissen, wie macht ihr bestimmte Dinge und möchten das kombinieren, also dieses vielleicht diese Praxis, die gelebte Praxis, die Realität, mit dem, was wir als Forscher als repräsentativ kennen, also evidenzbasiert. Und daraus hat sich ein Prozessmodell entwickelt, was vieles Bekanntes enthält. Wenn man da drauf schaut, erkennt man Dinge wieder wie Lean Startup Elemente oder Business Model Canvas oder anderes. Aber vor allen Dingen gibt es jetzt eine lückenlose Reise für ein Startup, was man gründen möchte. Und da sind wir dann beim Wegweiser, der Forscher auch ist oder der Hochschullehrer, der Wegweiser, der weiß den Weg, auch wenn er selbst nicht immer zum Ziel kommt, aber den möglichst gut. Und das soll dieses Prozessmodell abbilden. Also du sprichst jetzt vom Prozessmodell. Ist es eine Form von Kombination? Weil, wie gesagt, hast du ja im letzten Jahr über Glück, ein Unternehmer zu sein, gesprochen. Und inwiefern wird das verknüpft? Also inwiefern wird das Glück mit der Betriebswirtschaftslehre verknüpft? Mhm. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was sind jetzt eigentlich die besonderen Dinge dieses Modells? Also das eine ist, was ganz links zu sehen ist, man startet mit seiner persönlichen Identität. Und da kennt die Forschung drei Typen. Auch die kamen heute bei den verschiedenen auch Keynotes ab heute Mittag sehr schön zum Tragen. Also der Darwinist, Herr Sattelberger hatte auf den verwiesen. Ich bin da weniger wertend. Das ist zunächst mal jemand, der wie ein Sportler den Wettbewerb mag und einfach gewinnen möchte. Ja, und das ist sehr wichtig im Entrepreneurship, bei Startups. Und fühle ich mich im Wettbewerb wohl und möchte hier gewinnen in einem bestimmten Bereich. Das Zweite sind, auch das wurde hier oft erwähnt, die Missionare, die Weltverbesserer. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern das ist ganz toll, weil ich kann eben mit dieser Wirkung, die ich ziele, auch soziale und ökologische Probleme lösen. Aber das eben unternehmerisch, also mit einem Geschäftsmodell, was funktioniert. Und die dazwischen, für die neuen Generationen, meine Studenten sind sehr, sehr jung, die können mit diesen zwei Typen gar nicht mehr so viel anfangen, die verstehen sich als Kommunitaristen. Das sind keine Kommunisten, sondern das sind diejenigen, die bauen das schönste Snowboard in der Schweiz und dann klopfen ihnen ihre Peers auf die Schulter und sagen, das ist das beste Snowboard, was ich kenne. Die haben eine Liebe, wie eigentlich auch die früheren Unternehmer, zum Produkt und definieren sich darüber. Also die Frage ins Publikum, welche Identität habe ich, sogenannte soziale Identität, ist mir das bewusst, dann löse ich bestimmte Probleme, das sehen wir oben links, ganz anders als andere Menschen. Also es ist äußerst individuell, ne, was Unternehmer tun. Erste Komponente, es ist individualisiert auf jeden Einzelnen. Zweite Komponente, wir sind Betriebswirte, das von vornherein möglichst systematisch zahlengetrieben zu tun, also evidence-based mit Daten, weil wir wollen es in Zeiten der Fake News ein bisschen aus dieser auch vielleicht religiösen Ecke ziehen, ich glaube an diese Idee oder ich glaube nicht an diese Idee. Nein, wenn ich das experimentiere früh am Markt, gewinne ich valide Zahlen und kann darauf basierend eigentlich mit geringem Einsatz sehr früh feststellen, ob etwas funktioniert oder nicht. Und das sind ganz klassische betriebswirtschaftliche Vorgehensweisen. Okay, vielen Dank. Du bist ja auch noch ein bisschen hier und dann kann man sich auf jeden Fall noch an dich wenden und du gibst ja auch noch einen Impuls. Genau, um 16:45 zusammen mit Manuel Hess im Hörsaal B, wenn es interessiert. Perfekt auswendig gelernt. Vielen Dank. Dankeschön.